außer demjenigen, der bereut und glaubt und rechtschaffen handelt. Jene werden in den Paradiesgarten eingehen, und ihnen wird in nichts Unrecht zugefügt.